Download-Tipp. Bevor wir mit dem ersten Kapitel starten, hier noch ein wichtiger Download-Tipp. Vieles in diesem Bereich bewegt sich mit enormer Geschwindigkeit. Sogar während ich dieses Hörbuch aufnehme, ergeben sich ständig neue Möglichkeiten. Und exklusiv für Hörer dieses Buchs habe ich daher eine aktuelle Liste mit Details, Videos, Blogs und weiterführender Literatur erstellt, welche sich deutlich leichter auf den neuesten Stand bringen lässt als ein ganz neues Hörbuch. Zudem führe ich dort alle Links aus dem vorliegenden Buch auf. Denn gerade bei einem Audiobuch kann man nicht einfach auf einen Link klicken. Es ist somit deutlich nutzerfreundlicher, die betreffenden Informationen digital per E-Mail zu erhalten. Wenn du diese Infos kostenlos als Bonus zum Hörbuch haben willst, dann geh auf www.mehralsnurbitcoin.de. Das ist ein Wort, www.mehralsnurbitcoin.de, und hol dir die aktuellste Version. Und noch ein Tipp. Neue, ungewohnte Dinge fühlen sich gerade am Anfang immer etwas komisch an. Wir Menschen lieben schlussendlich Gewohntes. Auch wenn es sich noch so unangenehm anfühlen mag, versuche dennoch, dir zu allen hier vorgestellten Ideen so spät wie möglich erst ein Urteil zu bilden. Hör die betreffenden Passagen nicht, indem du gleich von Anfang an mit einem Vorurteil herangehst. Denk daran, eine falsche Meinung kann dein Unternehmen im schlimmsten Fall zerstören. Und eine gute Entscheidung dagegen kann dein Leben und das deiner Nachkommen positiv beeinflussen. Ganz so, wie das bei Rockefeller ebenfalls der Fall war. Sei also wie ein gut funktionierender Fallschirm. Offen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, Hashtag Kryptofit zu werden. Dein Julian.